Viertes Buch, 14. Kapitel von Geschichte der Abderiten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Geschichte der Abderiten von Christoph Martin Wieland. Viertes Buch, 14. Kapitel. Antwort des Sykophanten Polyphonus. Sobald Physignathus zu reden aufgehört hatte, gab das Volk, oder vielmehr der Pöbel, der den Markt erfüllte, seine Beistimmung mit einem lauten Geschrei, welches so heftig und anhaltend war, dass die Richter endlich zu besorgen anfingen, die ganze Handlung möchte dadurch unterbrochen werden. Die Partei des Erzpriesters geriet in sichtbare Verlegenheit. Die Schatten hingegen, wiewohl sie im großen Rat die kleinere Zahl waren, fassten neuen Mut und versprachen sich von dem Eindruck, den dieses Vorspiel auf die Esel machen müsste, einen günstigen Erfolg. Indessen ermangelten die Zunftmeister nicht, das Volk durch Zeichen zur Ruhe zu vermahnen. Und nachdem der Herold endlich durch einen dreimaligen Ruf die allgemeine Stille wiederhergestellt hatte, trat Polyphonus, der Sykophant des Eseltreibers, ein untersetzter, stämmichter Mann mit kurzem, krausem Haar und dicken, pechschwarzen Augenbrauen, auf, erhob eine Bassstimme, die auf dem ganzen Markt widerhallte, und ließ sich folgendermaßen vernehmen: Großmögende 400 Männer, Wahrheit und Licht haben das vor allen andern Dingen in der Welt voraus, dass sie keiner fremden Hilfe bedürfen, um gesehen zu werden. Ich überlasse meinem Gegenpart willig alle Vorteile, die er von seinen Rednerkünsten zu ziehen vermeint hat. Dem, der Unrecht hat, kommt es zu, durch Figuren und Wendungen und Fechterstreiche und das ganze Gaukelspiel der Schulrhetorik, Kindern und Narren einen Dunst vor die Augen zu machen. Gescheide Leute lassen sich nicht dadurch blenden. Ich will nicht untersuchen, wie viel Ehre und Nachruhm die Republik Abdera bei diesem Handel über einen Eselsschatten gewinnen wird. Ich will die Richter weder durch grobe Schmeicheleien zu bestechen, noch durch versteckte Drohungen zu Schrecken suchen. Noch viel weniger will ich dem Volke durch aufwiegelnde Reden das Signal zu lärmen und Aufruhr geben. Ich weiß, warum ich da bin und zu wem ich rede. Kurz, ich werde mich begnügen zu beweisen, dass der Eseltreiber Anthrax recht oder, um mich genauer und billiger auszudrücken, als von einem Sachwalter gefordert werden könnte, weniger Unrecht hat als sein unbefugter Widersacher. Der Richter wird alsdann schon wissen, was seines Amtes ist, ohne daß ich ihn daran zu erinnern brauche. Hier fingen einige wenige vom pöbel, die zunächst an den Stufen der Terrasse standen, an, den Redner mit Geschrei, Schimpfreden und Drohungen zu unterbrechen. Da aber der Nomophylax sich von seinem elfenbeinernen Thron erhob, der Herold abermals Stille gebot und die Bürgerwache, die an den Stufen stand, ihre langen Spieße lupfte, so ward plötzlich alles wieder still, und der Redner, der sich nicht so leicht aus der Fassung bringen ließ, fuhr also fort: Großmögende Herren, ich stehe hier nicht als Sachwalter des Eseltreibers Anthrax, sondern als Bevollmächtigter des Jason-Tempels und von wegen des erlauchten und hochwürdigen Agathyrsus, zeitigen Erzpriesters und Obervorstehers desselben, Hüter des wahren goldnen Vließes, obersten Gerichtsherrn über alle dessen Stiftungen, Güter, Gerichte und Gebiete, und Oberhaupt des hochedeln Geschlechts der Jasoniden, um im Namen Jasons und seines Tempels von euch zu begehren, dass dem Eseltreiber Anthrax Genugtuung geschehe, weil er im Grunde doch am meisten Recht hat. Und dass er's habe, hoffe ich, trotz allen den Kniffen, die mein Gegner von seinem Meister Gorgias gelernt zu haben sich rühmt, so klar und laut zu beweisen, dass es die Blinden sehen und die Tauben hören sollen. Also ohne weitere Vorrede zur Sache. Anthrax vermietete dem Zahnarzt Struthion seinen Esel auf einen Tag, nicht zu selbstbeliebigem Gebrauch, sondern um ihn, den Zahnarzt, mit seinem Mantelsack halben Weges nach Gerania zu tragen, welches, wie jedermann weiß, 8 starke Meilen von hier entfernt liegt. Bei der Vermietung des Esels dachte natürlicherweise keiner von beiden an seinen Schatten. Aber als der Zahnarzt mitten auf dem Felde abstieg und den Esel, der wahrlich von der Hitze noch mehr gelitten hatte als er, in der Sonne zu stehen nötigte, um sich in dessen Schatten zu setzen, war es ganz natürlich, dass der Herr und Eigentümer des Esels dabei nicht gleichgültig blieb. Ich begehre nicht zu leugnen, dass Anthrax eine alberne und eselhafte Wendung nahm, da er von dem Zahnbrecher verlangte, dass er ihn für des Esels Schatten deswegen bezahlen sollte, weil er ihm den Schatten nicht mit vermietet habe. Aber dafür ist er auch nur ein Eseltreiber von Voreltern her. Das ist ein Mann, der eben darum, weil er unter lauter Eseln aufgewachsen ist und mehr mit Eseln als ehrlichen Leuten lebt, eine Art von Recht hergebracht und erworben hat, selbst nicht viel besser als ein Esel zu sein. Im Grunde war's also bloß der Spaß eines Eseltreibers. Aber in welche Klasse von Tieren sollen wir den setzen, der aus einem solchen Spaß Ernst machte? Hätte Herr Struthion wie ein verständiger Mann gehandelt, so brauchte er dem Grobian nur zu sagen: Guter Freund, wir wollen uns nicht um eines Esels Schatten willen entzweien. Weil ich dir den Esel nicht abgemietet habe, um mich in seinen Schatten zu setzen, sondern um darauf nach Gerania zu reiten, so ist es billig, dass ich dir die etlichen Minuten Zeitverlust vergüte, die dir mein Absteigen verursacht. Zumal da der Esel um so viel länger in der Hitze stehen muss und dadurch nicht besser wird. Da, Bruder, hast du eine halbe Drachme. Lass mich einen Augenblick hier verschnaufen, und dann wollen wir uns in aller Frösche Namen wieder auf den Weg machen. Hätte der Zahnarzt aus diesem Tone gesprochen, so hätte er gesprochen wie ein ehrliebender und billiger Mann. Der Eseltreiber hätte ihm für die halbe Drachme noch ein Gott vergelt's gesagt, und die Stadt Abdera wäre des ungewissen Nachruhms, den ihr mein Gegenteil von diesem Eselsprozess verspricht und aller der Unruhen, die daraus entstehen mussten, sobald sich so viele große angesehene Herren und Damen in die Sache mischten, überhoben gewesen. Stattdessen setzt sich der Mann auf seinen eigenen Esel, besteht auf seinem bodenlosen Rechte, sich vermöge seines Mietkontrakts in des Esels Schatten zu setzen, so oft und so lang er wolle, und bringt dadurch den Eseltreiber in die Hitze, dass er vor den Stadtrichter läuft und eine Klage anbringt, die ebenso abgeschmackt ist als die Verantwortung des Beklagten. Ob es nun nicht zu Statuierung eines lehrreichen Beispiels wohlgetan wäre, wenn dem Sykophanten Physignathus, meinem wertesten Kollegen, als dessen Aufhetzung es ganz allein zuzuschreiben ist, dass der Zahnbrecher den von dem ehrwürdigen Stadtrichter Philippides vorgeschlagenen billigen Vergleich nicht eingegangen für den Dienst, den er dem abderitischen gemeinen Wesen dadurch geleistet, die Ohren gestutzt und allenfalls zum ewigen Andenken ein paar Eselsohren dafür angesetzt wurden, ingleichen, was für einen öffentlichen Dank der ehrwürdige Zunftmeister Pfrieme und die übrigen Herren, die durch ihren patriotischen Eifer Öl ins Feuer gegossen, für ihre Mühe verdient haben möchten, überlässt der erlauchte Erzpriester, mein Prinzipal, dem eigenen einsichtsvollen Ermessen des höchsten Gerichts der 400. Er seines Ortes wird, als angeborner Oberherr und Richter des Eseltreibers Anthrax, nicht ermangeln, ihm zu wohlverdienter Belohnung seines in diesem Handel bewiesenen Unverstandes unmittelbar nach geendigtem Prozess 25 Prügel zuzählen zu lassen. Da aber darum das Recht des mehrbesagten Eseltreibers wegen der von dem Zahnarzt Struthion erlittenen Ungebühr, wegen des Missbrauchs, den dieser von seinem Esel gemacht und wegen der Weigerung einer billigen Vergütung des verursachten Zeitverlusts und Deterioration seines lastbaren Tieres Genugtuung zu fordern, nichtsdestoweniger in seiner ganzen Kraft besteht, so begehret und erwartet der erlauchte Erzpriester von der Gerechtigkeit dieses hohen Gerichts, das seinem Untertanen ohne längern Aufschub die gebührende, vollständigste Entschädigung und Genugtuung verschafft werde. Euch aber, setzte er hinzu, indem er sich umdrehte und gegen das Volk kehrte, soll ich im Namen Jasons ankündigen, dass alle diejenigen, die auf eine ungebührliche und aufrührische Art an der bösen Sache des Zahnbrechers Anteil genommen, so lange, bis sie für gebührenden Abtrag getan haben werden, von den Wohltaten, die der Tempel Jasons alle Monate den armen Bürgern zufließen lässt, ausgeschlossen sein und bleiben sollen. Ende von 14. Kapitel.